How's everybody doing today? Wie geht es euch? There we go. Well, good to see everybody. Es freut mich, euch zu sehen. Wir werden aus unserem Handbuch für den neuen Menschen arbeiten. Ihr kennt es als die Bibel. Manchmal beschweren sich die Leute über unser Handbuch. Stehen ja nur Bibelstellen drin. Sorry about that. Tut mir wirklich sehr leid. Wenn ihr eine Bibel habt, dann entgeht euch nichts, auch wenn ihr kein Handbuch besitzt. Der Unterschied ist, in unserem Handbuch habt ihr Linien, damit ihr etwas hineinschreiben könnt. Manchmal ist den Leuten ihre Bibel zu heilig, um hineinzuschreiben. Dann stellt sie am besten in ein Regal oder eine Vitrine unter Glas und kauft euch eine billige, in der ihr schreiben könnt. Wenn ihr das Handbuch vorliegen habt, gehen wir schnell zusammen durch die ersten Seiten. Zu Beginn findet ihr grundlegende Informationen. Dieses Seminar wird 3 Tage lang von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags stattfinden. Am Samstag haben wir abends um 7 Uhr einen Gottesdienst, der üblicherweise ein Heilungsgottesdienst ist. Aber das bedeutet nicht, dass ihr bis dahin warten müsst, um geheilt zu werden. Wenn ihr einfach jetzt schon Heilung in Empfang nehmen wollt, werden wir euch nicht daran hindern. Wir freuen uns darüber. Viele Leute werden häufig schon durch das Zuhören geheilt. Denn sobald du herausfindest, was Christus für dich getan hat, was er in dir und durch dich tut, kannst du den Ballast abschütteln und einfach gesund und frei werden. Wir machen eine Mittagspause von 12 bis 2. Das Seminar teilen wir in Sessions von ca. 45 Minuten ein. Ich sage circa, denn ich bin dafür bekannt, dass ich häufig ein bisschen überziehe und selten zu kurz rede. Aber ich weigere mich einfach aufzuhören, wenn die Dinge im Fluss sind. Und wenn das Seminar so wird wie unser Live-Team-Treffen gestern Abend, wäre ich glücklich, mich einfach irgendwo hinzusetzen und zuzuhören. Auf Seite 1 des Handbuchs findet ihr noch verschiedene andere Hinweise. Die Handys und die Pager auszustellen, alles was Geräusche macht, und auch bitte keine eigenen Aufnahmen zu machen. Eine Session dauert 45 Minuten. Wenn du nicht so lange sitzen kannst oder schon vor Ende gehen musst, setz dich bitte in die Nähe des Ausgangs, nicht vor die Kameras. Wir nehmen dieses Seminar auf. Es wird in der ganzen Welt gesehen werden. Und sie werden auch dich sehen, wenn du vor die Kamera trittst. Für manche Menschen ist das kein schöner Gedanke. Andere würden deswegen gerne aufstehen und vor den Kameras singen und tanzen, je nach Persönlichkeit. Nummer 5. Wenn du während des Seminars oder schon vor dem Heilungsgottesdienst Gebet brauchst, dann wende dich einfach an unsere Mitarbeiter. Sie werden sich freuen, dir zu helfen. Ich freue mich natürlich immer, wenn Menschen möchten, dass ich für sie bete, und ich tue das auch gerne. Ich habe kein Problem damit. Allerdings möchte ich euch bitten, nicht in christliche Götzenanbetung zu verfallen. Denn hier geht es nicht um Curry Blake, es geht um Jesus. Den Geist, der in mir ist, hat jeder Gläubige. Die meisten wissen nur nicht, dass sie ihn haben. Das ist der Grund, warum du hier bist, damit du sicher weißt, was du von Gott bekommen hast. Du kannst mit jedem unserer Mitarbeiter reden. Sie wissen Bescheid, sie bekommen Ergebnisse. Auch sie können dir die Hand auflegen. Und es ist der gleiche Geist. Und wenn er das nicht ist, dann willst du ihn sowieso nicht haben. Ich werde euch unsere Mitarbeiter noch im Laufe des Seminars vorstellen. Nummer 7. Wir wollen auch eure Fragen beantworten. Dafür habe ich hier vorne einen Korb mit Karteikarten. Wenn du eine Frage hast, nimm dir einfach eine Karte in der Pause, schreib deine Frage darauf und tu sie dann in das andere Gefäß, was wir ja noch hier herstellen werden. So, ganz schnell noch Nummer 8. Wir verlangen keine Seminargebühr, Aber wir werden jeden Tag ein Opfer einsammeln, vermutlich so um die Mittagszeit. Für gewöhnlich muss ich mich daran erinnern oder jemand anders sagt mir Bescheid. Wir werden aber kein Opfer einsammeln während des Heilungsgottesdienstes am Samstagabend. Das machen wir nicht. Wenn du Informationen brauchst über die Bücher und andere Quellen, die wir hier benutzen, dann wende dich an Kevin oder einen anderen Mitarbeiter, der am Büchertisch steht. Nummer 11. Dort bekommst du auch Informationen über unsere Bibelschule, unsere Kirche, über unsere Live-Teams, wie du selbst ein DHT werden kannst. Kevin kann dir alle Fragen beantworten. Nummer 12 unten auf der Seite besagt, dass die Pausen eher für mich als für euch sind, denn ich werde 3 Tage lang reden. Ich habe gerade 8 Wochen lang in unserer Bibelschule gelehrt und nach diesem Seminar werde ich dorthin wieder zurückgehen und nochmal für eine ganze Woche in der Bibelschule unterrichten. Deshalb versuche ich, meine Stimme so häufig wie möglich zu schonen. Versucht euch in den Pausen untereinander kennenzulernen. Tauscht eure Telefonnummern, E-Mail-Adressen aus, damit ihr in Kontakt bleiben könnt. Denn wenn du wiedergeboren bist, gehörst du zur Familie. Falls nicht, lern uns kennen und du wirst einfach in die Familie hineinrutschen. Auf Seite 4 des Handbuchs findet ihr unsere grundlegenden Prinzipien. Sie stimmen mit denen des DHT-Seminars überein und stehen in jedem Handbuch, damit ihr wisst, wie wir die Dinge handhaben. Wenn ihr seht, dass Dinge anders gemacht werden, sagt uns bitte Bescheid. Auf Seite 6 sind Namen und Bezeichnungen, die wir legal verwenden dürfen, weil sie uns durch John Lakes Familie gegeben wurden. Solltet ihr auf jemanden treffen, der sie verwendet, obwohl er nicht zu uns gehört, sagt uns bitte Bescheid. Denn wenn ihr ein Seminar besucht, das unseren Namen trägt, habt ihr das Recht, unsere Botschaft zu hören. So, now, page 8. Let's go to page 8. Wir sind auf Seite 8. Dieses Seminar heißt Der neue Mensch und ich freue mich immer sehr, wenn ich es halten kann. Denn es ist viel mehr als einfach nur ein Seminar. Die Lehre über den neuen Menschen ist das, was hinter unserem Heilungsseminar steht. Es ist die Lehre über die Ursache, die das Ganze zum Funktionieren bringt. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich euch irgendetwas Wichtigeres lehren kann, als das, was ich euch in den nächsten 3 Tagen zeigen werde. Denn ohne dies gäbe es kein Christentum, ganz einfach. Wenn du das DHT-Seminar über göttliche Heilung nicht verstehst, kannst du trotzdem geheilt werden. Und wenn du an Jesus glaubst und nicht geheilt wirst und stirbst, dann bist du am Ende doch bei Jesus. Aber wenn du stirbst, ohne das hier zu verstehen, wirst du Jesus nicht treffen. Ganz einfach. Es geht um den Kern dessen, was Paulus gelehrt hat. Wir werden sehen, wie wichtig diese Lehre ist, denn es geht um den Kern des Christentums. Es geht um das, was Paulus sein ganzes Leben gelehrt hat. Um das Hauptthema seines Dienstes. Das ist es. Das ist, was Paul sein ganzes Leben gelehrt hat. Sein ganzes Ministry war dieses Thema. And without it, nothing else matters. So I cannot say how strongly, or I cannot say it strong enough, of how important this is. So today, as we go through these, hopefully I'll be able to get that across to you. But there is an aspect here, and there's several. Zu diesem Thema gibt es nicht viele Bücher. Dennoch gab es damals in meinem Umfeld verschiedene Lehren zu den Themen Identifikation mit Christus oder auch Realitäten der neuen Schöpfung. Von Essex William Kenyon gibt es ein hervorragendes Buch mit diesem Titel, Die Realitäten der neuen Schöpfung. It's very good. Matter of fact, I have it even here with me. I was going to mentioned some of it. It's a small, handy little book. We don't have them on the book table yet. We will be carrying them. Von ihm gibt es drei Bücher zu den Themen, die wir in den nächsten drei Tagen besprechen. Das erste heißt Identifizierung, die Liebesgeschichte der Erlösung. Und ich möchte jeden Christen ermutigen, sich ein Exemplar zu besorgen. Es ist gut, es ist klar und deutlich. Das zweite heißt Die zwei Arten der Gerechtigkeit, die wichtigste Botschaft, die der Kirche je angeboten wurde. Da stimme ich zu. Wir werden dieses Wochenende über Gerechtigkeit sprechen und wie wir in der Gerechtigkeit wandeln, die Jesus für uns geschaffen hat. Es ist also sehr, sehr wichtig. Und das dritte heißt Die Realitäten der neuen Schöpfung. Auch ein sehr gutes Buch, das ich immer wieder aufschlage und darin lese. Es stärkt meinen Glauben. Es gibt auch verschiedene Leute, die zu diesen Themen lehren. Aber ihr solltet darauf achten, dass derjenige, dem ihr zuhört, das Ganze aus einer neutestamentlichen Perspektive betrachtet. Viele Leute, die über die Wirklichkeit der neuen Schöpfung lehren, agieren trotzdem aus einem alttestamentlichen Blickwinkel. Aber die beiden kann man nicht vermischen. Wenn ihr also versteht, worüber wir sprechen, wenn ihr es dann wirklich verstanden habt, dann ändert sich alles. Es ist so erstaunlich, wie spürbar dein Leben anders sein wird. Es wird dich von Religion befreien und zu einer lebendigen Beziehung bringen. Und wenn du es nicht verstehst, dann bleibst du vermutlich in toter Religion gefangen. Denn du musst verstehen, als Jesus gekreuzigt wurde, wurdest du mit ihm gekreuzigt. Als er auferweckt wurde, wurdest du mit ihm auferweckt. Als er gerecht gesprochen wurde, wurdest du mit ihm gerecht gesprochen. Wir dürfen sagen, so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das ist entscheidend wichtig. Es ist eine der Sachen, die ich am Der neue Mensch-Seminar und auch am DHT mag. Du musst kein Theologe sein. Du musst einfach nur lesen, was in der Bibel steht. Paulus war offensichtlich ziemlich gebildet. Trotzdem sagte er, ich vertraue nicht auf meine eigene Stärke oder mein eigenes Wissen. Mein Ziel ist nichts anderes unter euch zu wissen als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Das war Paulus sehr wichtig. Wir beginnen auf Seite 8. Das Seminar Ausbildung zum Divine Healing Technician, das von uns durchgeführt wird, hat die Art und Weise, wie Heilung praktiziert wird, regelrecht transformiert. Ich habe in meinem Dienst in unterschiedlichsten christlichen Gruppen festgestellt, dass diejenigen, die schon umfassend mit den Realitäten der neuen Schöpfung vertraut waren, die biblische Lehre über Heilung und die Kraft Gottes am schnellsten aufnahmen. Wenn wir wiedergeboren werden, gibt es Dinge, die automatisch geschehen und auch Dinge, die wir aktivieren müssen, damit sie in unserem Leben sichtbar werden. Es gibt grundlegende Aussagen, die wir glauben müssen und danach handeln sollten, damit wir die Änderungen in unserem Leben sehen, von denen die Bibel sagt, dass sie im Leben jedes Menschen sind, der für sich in Anspruch nimmt, er gehöre zu Gott. Wir werden uns noch die entsprechenden Bibelstellen anschauen, aber ich möchte vorher Folgendes sagen. Das Evangelium des Paulus, und er nennt es einige Male mein Evangelium, ist die Fortsetzung der Lehren Jesu. In der heutigen Kirche gibt es Leute, die Paulus' Aussagen geringschätzen. Ich habe Bücher gelesen, die sagen, dass Paulus das Christentum verzerrt und auf den falschen Weg gebracht hat, nicht nach Gottes Absichten. Ich denke, dass diese Ansicht vollkommen und absolut falsch ist. Ich glaube, dass Paulus, durch die Offenbarung, die er von Jesus selber bekam, das Christentum auf genau den Weg setzte, den Gott sich wünschte. Ich glaube, dass die Aussagen Jesu und Paulus' Lehre sich nicht widersprechen. Dabei müssen wir immer beachten, zu wem Paulus spricht. Wir werden die Schriften kurz prüfen, was ich hier sage. Paulus hat sich nicht zusätzliche Theologie ausgedacht, sondern Jesus sagt in Johannes 16, Vers 12 zu seinen Jüngern, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Mit anderen Worten, ich könnte euch noch mehr sagen, aber ihr würdet es nicht verstehen, weil ihr noch nicht wiedergeboren seid. Denn das fleischliche Denken kann die Dinge des Geistes nicht verstehen. Jesus sagt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. For he shall receive of mine and show it unto you. Now, one of the things you're going to notice. Wir sind damit schon mitten im Thema. Du wirst feststellen, dass alles, was Jesus über sich selbst sagt, er auch über dich als Gläubigen gesagt hat. Damit ist jetzt eine der größten Gefahren für dich, dass du dich von Jesus trennst. In some way, at some time, start to separate yourself. Du sagst, das tue ich nicht. Aber lass mich erklären, was ich meine. Während einer Hochzeit sagen wir, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aber diese Aussage kam ursprünglich von der Wiedergeburt. Denn was der Mensch nicht scheiden soll, ist seine Beziehung zu Christus, ist die Einheit mit Christus. Tatsächlich tun wir das in dem Moment, in dem wir sagen, aber das gilt nur für Jesus. Ich denke, das können wir nicht mehr sagen. Denn so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Ich werde in diesem Seminar vieles zu euch sagen, was ich immer wieder in der Bibel studiert habe, was ich oft gelehrt habe, was mir zur zweiten Natur geworden ist. Ich habe diese Schriftstellen in mich aufgenommen, diese, wie Petrus sagen würde, kostbaren Verheißungen. Und Jesus drückt das aus, wenn er sagt, an meiner Statt oder in meinem Namen sollt ihr handeln. Dann heißt das, wir Christen sind hier seine Stellvertreter. Und Paulus sagt in seinen Briefen, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er sagt auch, wir sind Gesandte an Christi statt. Christus ist jetzt nicht körperlich anwesend, aber wir sind hier. Jetzt nehmen wir Christi Platz auf dieser Erde ein, um Gottes Willen zu erfüllen. Und über die Menschen, die das verstanden hatten, haben wir Bücher geschrieben. Sie verstanden einfach ihre Einheit mit Christus. Manchmal nennen wir sie Gottes Generäle. Wir dürfen nicht dem natürlichen Drang nachgeben, uns von Jesus zu unterscheiden. Wir dürfen nicht Jesus in der einen Kategorie sehen und uns in einer anderen. Sein Tod und seine Auferstehung haben uns in die gleiche Kategorie gesetzt. Er wurde, was wir waren, damit wir werden, was er ist. Es wird auch der große Austausch genannt. Und ich sage euch eines, es ist ein neuer und lebendiger Weg. Er ist so verschieden von Religion, dass alles anders wird. Die Art, wie du sprichst und handelst, die Art, wie du empfindest und wie du denkst, das alles ändert sich. Und du beginnst zu leben und zu handeln, wie Jesus gelebt und gehandelt hat. Denn du denkst jetzt, wie er dachte. Du hast keine Zweifel mehr. Es gibt nur noch das, was die Bibel sagt. Nur noch Gemeinschaft mit Gott im Leben und Handeln. Und wenn du Leute hörst, Wenn du dann die Zweifel anderer hörst, bist du überrascht und denkst nur noch, wie könnt ihr das nur denken? Ich kann kaum in Worten ausdrücken, wie viel es ausmacht, wie viel sich ändert, wenn du dich entscheidest, der Wahrheit zu glauben. Die Dinge passieren dann einfach. Aber nicht du machst es. Sie fragten Jesus, was müssen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und er antwortete ganz einfach, glaubt an den, den er geschickt hat. Das ist der einfache Anfang des Christseins. Einfach glauben. Wenn du glaubst, legst du den Schalter um, der alles funktionieren lässt. Du liest die Bibel und du entscheidest dich, es zu glauben. Du sagst, ich weiß nicht, wie das gehen kann, aber ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Und in diesem Moment beginnt es zu geschehen. Manchmal greift der Feind in diesem Moment an. Er versucht zu stehlen, was in dein Herz gesät wurde. Das macht er immer. Und er will dich überzeugen, dass es nicht funktioniert. Aber du darfst wissen, in dem Moment, in dem du dich entscheidest zu glauben, kommt der Teufel schon zu spät. Denn ab diesem Moment beginnt zu geschehen, was du glaubst. Wir sind auf Seite 8 unten. In Johannes 8, Vers 12 heißt es, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. An dieser Stelle sagt Jesus, er ist das Licht der Welt. Und ich kenne keinen Christen, der abstreitet, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und in Johannes 9, Vers 1 steht, und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Now notice again, he said he was the light of the world in conjunction with him being here in the flesh. An dieser Stelle sagt er wieder, dass er das Licht der Welt ist. Und durch sein Handeln wird klar, er spricht nicht von geistlicher Blindheit. Er spricht von einem Gebrechen, von physischer, körperlicher Blindheit. In Vers 6 heißt es, als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Also Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und öffnet die Augen eines Blinden. Here is a person who was born blind. Ein Mensch, der blind geboren war, begegnet dem Licht der Welt, und Jesus vertreibt dessen Dunkelheit und macht ihn sehend. Matthäus 5, Vers 13. In Matthäus 5, Vers 13 sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Verse 14, Jesus still speaking. He just called them salt of the earth. Und jetzt, in Vers 14, nachdem er sie das Salz der Erde genannt hat, spricht Jesus weiter und sagt zu ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Also das hatte er doch gerade über sich selbst gesagt. Jetzt sagt er es über seine Jünger. Und das, obwohl sie noch nicht einmal wiedergeboren waren. Bei unserem letzten Gottesdienst habe ich über die Bibelstelle Markus 11, Vers 24 gesprochen. Ein Text, der Kenneth Hagin berühmt gemacht hat. Manche Leute dachten sogar, er hätte es geschrieben. Jesus sagt dort, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Er bezog sich auf Gebet. Aber nicht nur beim Gebet ist das so. Jesus sagte, dass du haben wirst, was immer du sagst, wenn du glaubst. Und es ist erstaunlich, wie viele Christen mit dieser Aussage Probleme haben. Aber als Jesus es sagte, sprach er noch nicht einmal zu Menschen, die wiedergeboren waren. Die Jünger waren nicht wiedergeboren. Und jetzt überleg mal, wenn der natürliche Mensch haben kann, was immer er sagt, wie viel mehr wird es geschehen, wenn du betest? Denn wir vertrauen auf einen Gott, der vollkommen vertrauenswürdig ist. Und wenn wir an Gottes Macht und an seine Freundlichkeit denken, dann sollte es bei uns kein Zögern geben. Und es sollte keine Zweifel geben, dass wir erhalten werden, worum immer wir bitten. Denn wir bleiben in ihm und er bleibt in uns und seine Worte bleiben in uns. Er sagt also, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Ich zitiere diese Schriftstellen, damit ihr erkennt, dass Christus sich mit uns eins gemacht hat. Das ist der Kern des Christentums. Religion ist, wenn du selber versuchst, dich irgendwie gerecht zu machen, dich besser zu machen, um irgendwie zu Gott einen Zugang zu finden. Das Christentum ist, Gott verbindet sich mit uns zu seinen Bedingungen. Und ganz ehrlich, seine Bedingungen sind besser, als es unsere wären, auch wenn wir sie selbst aushandeln könnten. Und sogar heute können viele Leute nicht glauben, wie gut das Angebot ist, das Gott uns macht. Denn sein Angebot ist eine neue Schöpfung. Wir fangen hier an, im 2. Korintherbrief 5, Vers 17. Das ist die Seite 10 im Handbuch. Wir werden uns die Aussagen zur neuen Schöpfung genau anschauen. Und wir werden sie immer und immer wieder hören. Denn ich möchte, dass ihr es versteht und in euch aufnehmt. Das hier soll kein einfaches Seminar sein. Ihr kommt hierher, hört zu und geht mit neuem Wissen. Nein, wenn ihr wieder geht, sollt ihr verändert sein. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr die Worte auf euch runterregnen lasst. Ihr werdet nur verändert, wenn ihr euch entscheidet, dem Wort zu glauben und daraufhin zu handeln. Das ist der Kern des Ganzen. Sehr einfach. Jesus hat dafür das Gleichnis über die beiden Häuser benutzt. Das eine war auf Felsen gebaut, das andere auf Sand. Dann traf derselbe Sturm und derselbe Regen beide Häuser. Beide waren davon betroffen, aber das eine blieb stehen und das andere nicht. Aber Jesus sagte nicht, das eine Haus blieb stehen, weil es mein Wille war. Er sagte auch nicht, es blieb stehen, weil die Leute beteten und fasteten. Er machte ganz klar, der einzige Unterschied zwischen den Häusern ist, die einen taten das Wort Jesu und die anderen taten es nicht. Ob du also fällst oder ob du stehen bleibst, liegt nicht am Willen Gottes. Denn Gott möchte, dass du stehen bleibst, das ist ganz klar. Ob du stehen bleibst oder ob du fällst, hängt nur davon ab, ob du den Worten Jesu gehorchst oder nicht. Ganz einfach. Now, in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, die Aussage von 2. Korinther 5, Vers 17 ist einfach fantastisch, wenn du dir einfach nur klar machst, was da steht und es nicht mit einer religiösen Brille liest. Dort heißt es, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur oder, wie manche Übersetzungen schreiben, eine brandneue Spezies, die niemals vorher existiert hat. Das drückt der griechische Urtext aus. Und eine Schlussfolgerung daraus ist zum Beispiel, wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn du ein neues Wesen bist, wenn du zu einer neuen Art gehörst, die vorher nicht existiert hat, dann kannst du dich auch mit keinem anderen Menschen vergleichen, außer mit Jesus, der dein Prototyp ist. Elia wünschte sich, er wäre an deiner Stelle. Mose wünschte sich, er wäre an deiner Stelle. Sie wünschten sich, dass sie in unserer Zeit leben könnten. Denn ohne uns können sie nicht vollkommen gemacht werden. Diese Zeit haben sie herbeigesehnt. In Hebräer 11 steht, dass sie alle im Glauben gestorben sind und dass sie die Fülle des Versprechens nicht erhalten haben, in der wir wandeln können. Wir sprechen diese Woche über die Konsequenzen und über die Gnade, die wir durch die Erlösung Jesu erhalten haben. Und die Engel, die Teufel, die Fürstentümer, die Geistwesen, die ganze unsichtbare Welt betrachtet uns. Und erfährt durch uns von der Gemeinde Jesu, worin wir wandeln dürfen. Die Gemeinde Jesu wird der unsichtbaren Welt die Gnade des Geistes und die Wirkungen des Geistes vor Augen führen. Das gilt für uns. Das zeigt, wer wir sind. Das zeigt, wer wir sein sollen. Ich habe gestern Abend bereits angedeutet, dass ich zu 99% sicher bin, dass euer Leben jetzt nicht das Leben ist, was Jesus und was Gott für euch vorgesehen hat. Das ist eine kühne Aussage. Ich will damit nicht sagen, dass du nicht der bist, der du nach Gottes Willen sein sollst. Nein. Aber du lebst nicht das Leben, was er für dich beabsichtigt hat. Denn wenn du das tätest, dann würdest du wie Jesus handeln. Und du würdest noch größere Dinge tun, ganz einfach. Es geht mir nicht darum, euch vor den Kopf zu stoßen. Ich will nur sagen, dass es für die Kirche Zeit wird, erwachsen zu werden. Es gibt all kinds of statements, especially here in about a situation that happened here in Texas back 175 years ago. Vor 175 Jahren fand hier in der Nähe die Schlacht um Alamo statt. Nach der Legende erkannte Colonel William Barrett Travis, dass sie sterben würden, wenn sie Alamo weiter verteidigen. Die andere Möglichkeit wäre, aufzugeben und zu fliehen. There was only one opportunity that they could actually leave, and he drew a line in the sand with his sword. Mit seinem Schwert zog er eine Linie in den Sandboden und sagte, ich habe mich entschlossen, hier zu bleiben und, wenn nötig, zu sterben. Jeder, der gehen will, kann jetzt gehen. Aber jeder, der mit mir hier bleiben will, soll über diese Linie treten. Die Legende wird unterschiedlich erzählt, aber anscheinend ist, bis auf zwei Leute, jeder über diese Linie getreten. Der erste war Jim Bowie. Er musste auf einer Bahre hinübergetragen werden, denn er war sehr krank. Der andere Mann kletterte über die Mauer und floh. Diese Männer wussten, was geschieht, wenn sie die Linie übertreten. Obwohl es Zweifel gibt, ob sich die Ereignisse wirklich so zugetragen haben, ist das Ganze doch eine packende Geschichte. Die Männer starben dort und sie wussten, dass sie sterben würden. Ihre Entschlossenheit und ihr Mut, dort zu bleiben, sagt viel über diese Männer und ihren Charakter aus. Just the courage and the guts that it took to step across that line or to stay says volumes about these men and their character. Wahres Christentum besteht auch darin, über eine Linie zu treten. Es geht nicht darum, sonntags zur Kirche zu gehen, auch nicht darum, zu irgendeiner Kirche oder christlichen Gruppe zu gehören. Wahres Christentum braucht einen Menschen, der mutig genug ist, über eine Linie zu treten, die der Teufel gezogen hat. Manche glauben, dass Gott diese Linie gezogen hat und haben deshalb Angst, sie zu überschreiten. Aber ich sage euch, Religion ist eine Idee des Teufels. Aber das Christentum und die Gemeinschaft mit Gott sind Gottes Idee. Er will Gemeinschaft mit uns. Er möchte mit Menschen Gemeinschaft haben. Genauso, wie er es schon im Garten Eden getan hat. Und dann kam der Mensch mit Religion. Ganz häufig gehen Christen sogar bis nah an die Linie, aber sie haben Angst, sie zu überqueren. Wahres Christentum besteht darin, über die Linie zu treten und zu sagen, weil ich es im Wort Gottes lese, gehe ich vorwärts. Und ich werde das sein und das über mich sagen, was sein Wort über mich sagt. Die Christen, über die wir Bücher schreiben, zu denen wir aufschauen, von denen wir uns wünschen, so wie sie zu sein, sind alle über die Linie gestiegen. Sie trafen die Entscheidung, Religion ist nicht gut genug, ich will mehr haben. Und sie sind in die Wahrheit eingetreten, die Gott für sie vorbereitet hat. Und das möchte ich euch erzählen, was Gott für uns vorbereitet hat. Es steht in der Bibel, so dass ihr es hoffentlich selbst lesen werdet. Vom menschlichen Standpunkt her gesehen ist es absolut unglaublich. Aber von Gottes Standpunkt aus ist es das Einzige, was er für uns machen konnte, weil er gut und vollkommen ist. Diese eine Sache, die Jesus will, ist, dass wir ihm gleich werden, in jeder Hinsicht. Und darum geht es in diesem Seminar. Wenn ich also hoffentlich meine Aufgabe erfülle und mich dem Heiligen Geist unterstelle, dass er durch mich so wirken kann, wie er das gerne möchte, dann solltet ihr nach diesem Seminar sehr verändert sein. Ihr solltet auf einem neuen Weg sein. Ich werde dann meine Aufgabe erfüllt haben, wenn ihr nach diesen 3 Tagen aus der Tür hinausgeht und sagt, was ich gehört habe. Stellt alles in Frage, was ich davor geglaubt und gelebt habe. Ich werde alles ändern müssen. Ich werde auch Dinge beenden müssen. Ich werde meine Eltern anrufen und ihnen sagen, dass ich etwas Besseres gefunden habe als einen akademischen Abschluss. Dem will ich jetzt nachgehen. Es wird euer Leben ändern. Paul goes on here. He says, therefore, if any man be. Now you can tell. Ihr könnt euch vorstellen, wenn diese Erkenntnis schon aus dem ersten Abschnitt des ersten Satzes herauskam, werden wir vermutlich nicht das ganze Buch durchgehen. Ihr müsst im Kopf behalten, dass Paulus seinen ganzen Dienst benutzt hat, um das zu lehren, was ich versuche, euch in 3 Tagen beizubringen. Wie ich schon sagte, kann ich zwar schnell reden, aber nicht so schnell. Also hoffe ich, dass ich euch wenigstens die richtige Richtung weisen kann. Ich hoffe, dass ihr bestimmte Dinge erkennt und von dort aus immer mehr. Wenn ihr nach diesem Seminar nicht selbst anfangt, dem nachzugehen, dann werden euch vermutlich auch diese 3 Tage nichts bringen. Das Seminar hier setzt nur die Änderung in Gang. Es geht darum, was ihr tut, wenn ihr von hier weggeht. Draußen müsst ihr entscheiden, ob das wahr ist oder nicht. Wenn ihr vor einem Menschen steht, der im Sterben liegt, steht ihr vor dieser Wahl. Entweder ihr fallt zurück in ein unbiblisches Anrufen Gottes. Oh Gott, bitte, in deiner unendlichen Güte, bitte berühre diesen Kranken. Oder ihr steht aufrecht und sagt, hier bin ich und repräsentiere Gott. Ich spreche für ihn genauso, wie Jesus für ihn gesprochen hat. Und ihr schaut den Kranken an, ergreift seine Hand und sagt, im Namen Jesu, steh auf und sei jetzt geheilt. Du sprichst nicht mit Gott über das Problem, sondern du sprichst zu dem Problem über Gott. Der Unterschied besteht darin, dass du vor dem Kranken ein Stellvertreter Gottes bist und nicht ein Stellvertreter des Kranken vor Gott. Dass du nicht Gott anflehst, doch endlich etwas zu tun, genauso wie es jeder Medizinmann tun würde. Du musst erkennen, dass wahres Christentum darin besteht, Gott zu den Menschen zu bringen, denn er kommt in dir. Darum geht es in diesem Seminar. Er schreibt weiter, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das solltest du dir einprägen. Ich bin sicher, dass viele von euch es bereits auswendig können. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Wenn dich jemand immer wieder mit deiner Vergangenheit runterziehen will, weißt du sofort, dass er für Satan arbeitet. Und du solltest, wenn möglich, den Kontakt mit ihm vermeiden. Ich weiß, das ist heftig, aber der Einzige, der dich an deine Vergangenheit erinnern darf, ist Gott, und der wird es nicht tun. So einfach ist das. Der Teufel ist der Einzige, der deine Vergangenheit gegen dich verwendet. Denk immer daran, wenn du wiedergeboren bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und er schreibt, Neues ist geworden, denn was jetzt in dir ist, ist neu. Im nächsten Vers, Vers 10, und meiner Meinung nach hätte man keine Versnummern und Kapitelnummern in die Bibel bringen dürfen. Vermutlich hat man das nur getan, weil wir faul sind und die Abschnitte nicht auswendig lernen wollten. Stattdessen haben wir Kapitel und Vers und können damit direkt zu einer Textstelle hinspringen, ohne den Text davor lesen zu müssen. In Vers 18 heißt es, dass die neuen Dinge von Gott kommen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, und dieses Neue kommt von Gott. Allein diese Aussage, wenn ihr diese drei Tage nur darüber nachdenken würdet, dann würdet ihr als andere Menschen wieder hinausgehen. Ihr erkennt dann, wer ihr wart, ist nicht, wer ihr seid. Was in euch ist, kommt von Gott. Das Neue in euch kommt von Gott. Erkennt ihr, dass euer größtes Problem nicht der Teufel ist, sondern euer eigener Zweifel an der neuen Schöpfung? Der Teufel kann dich nicht mehr stoppen. Er konnte dich nicht davon abhalten, neugeboren zu werden, obwohl du ihm gehört hast. Und wenn er das nicht aufhalten konnte, dann kann er dich ganz bestimmt nicht davon abhalten, in der Fülle dessen zu wandeln, was dein neuer Meister dir gegeben hat. Denn was jetzt in dir ist, kommt von Gott. Das Problem sind die Widerstände in deinem Denken, weil es dem Neuen noch nicht angepasst ist und weil du es vielleicht noch gar nicht glauben kannst. Ständig fragen wir uns, ich möchte so gern für diesen Menschen beten, aber bin ich das oder ist das Gott? Das ist dein Kampf. Dein Kampf besteht in der Frage, darf ich dem Wunsch in mir glauben, dass er von Gott kommt? Und das ist genau das, was der Teufel im Garten Eden tat. Zuerst sprach Gott zu Eva, danach sprach der Teufel zu Eva und fragte sie, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr sterben würdet? Das zeigt, dass der Teufel mit Widerstand arbeitet. Er versucht aufzuhalten, was Gott tut. Dein Kampf besteht nicht darin, dich zwischen dem Willen des Teufels oder dem Willen Gottes zu entscheiden. Sondern der Konflikt kommt dann, wenn du Gott glauben willst, dass das Neue in dir von ihm kommt. Und der Teufel dir einflüstern will, hat Gott wirklich gesagt, dass Kranke gesund werden, wenn du deine Hände auf sie legst? Hat Gott wirklich gesagt, dass das Alte vergangen ist? Komm schon, du wirst immer noch schnell wütend und da ist diese Sache, die du immer noch machst. Ist das Alte wirklich vergangen? Ist wirklich Neues gekommen? Und ist es wirklich von Gott? Das ist der Kampf, in dem du steckst. See, but and that's a struggle you face. Ich bin deswegen hier, um dir etwas zu sagen, was du auch in deiner eigenen Bibel lesen kannst. Gott sagt dir, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, das Gott gemacht hat. Glaube daran und handle danach. Amen. Einige von euch haben sich das Seminar schon einmal angehört. Und ich möchte nicht einfach einen Hagel von Argumenten auf euch loslassen. Es ist mir wichtig, dass ihr wenigstens zwei, drei Aussagen für euch festhaltet, dass ihr sie aufnehmt und euch entscheidet, danach zu leben. Das ist besser, als wenn euch vor lauter Bibel der Kopf schwirrt und ihr wie betäubt das Seminar verlasst. Ich bin nicht hier, um euch zu überwältigen, sondern um euch zu ändern, damit ihr erwachsen werdet, damit ihr wie Jesus ausseht und wie er redet und handelt. Auch von mir selbst kann ich nicht sagen, dass ich schon angekommen bin. Aber oft ist es so, im Lande der Blinden ist der Einäugige König. Ich hoffe, dass ihr eine Vorstellung bekommt. Die Bibel spricht von Kämpfen, durch die wir gehen müssen. Sie sagt, dass diese Kämpfe für uns größeres Gewicht an Herrlichkeit bewirken. Aber nur so lange, wie wir auf die Dinge schauen, die nicht gesehen werden können. Das heißt, wenn wir auf das Unsichtbare sehen, wirken unsere Kämpfe für uns. Aber wenn du auf den Kampf schaust und auf das, was man sehen kann, dann wird die Situation nichts Gutes für dich bewirken. Ich hoffe wirklich, dass ihr an diesem Wochenende einen guten Blick auf euch selber bekommt, so wie Gott euch sieht. Denn wenn ihr das versteht, wird sich alles ändern. Ich rede nicht nur davon, in der Kraft Gottes zu wirken, obwohl das auch dazu gehört, sondern ich rede von Freiheit. Freiheit von Schuld, von Verdammung, von Scham. Wenn du diese Dinge losgeworden bist, ist es ziemlich einfach, in der Kraft Gottes zu wandeln. Aber häufig hält dich Schuldbewusstsein davon ab. Der Teufel versucht dich, direkt oder durch jemand anderen, an deine Fehler zu erinnern, damit du stolperst. Das musst du loswerden und verstehen, dass nichts zwischen dir und Gott steht, außer Liebe und Frieden und Angenommensein. Gott ist nicht böse auf dich, er liebt dich. Er möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du in dieser Freiheit lebst. Du musst erkennen, dass du eins mit ihm bist. Als ich heute Morgen in mein Büro kam, da wartete schon ein Besucher aus Australien auf mich, der mich treffen wollte. Ich wusste nichts davon, aber meine Tochter Rebecca hatte sich das Anliegen des Mannes angehört und entschieden, dass ich mit ihm sprechen würde. Warum konnte sie für mich entscheiden? Weil sie mich kennt. Und wenn du Gott kennst, dann kannst du für ihn sprechen. Wenn du mit Gott lebst, kannst du für ihn sprechen. Wenn du seinen Charakter und sein Wesen kennst, kannst du für ihn sprechen. Und wenn du für ihn sprichst, wird Gott deine Worte ehren. Denn was du auf dieser Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Und was du lösen wirst auf dieser Erde, wird im Himmel gelöst sein. Denn du sprichst für ihn. Denn du tust nur, was du deinen himmlischen Vater tun siehst. Denn wenn dein himmlischer Vater oder dein großer Bruder Jesus in diese Situation, in diesen Raum käme und einen Menschen sieht, der krank, verkrümmt, gelähmt, sterbend im Bett liegt, was würde er tun? Würde er mit Tabletten und Spritzen helfen? Würde er sagen, du tust mir richtig leid, kann ich deine Medikamente für dich bezahlen? Er würde das nicht tun. Gott segne die Menschen, die diesen humanitären Dienst tun. Aber unser himmlischer Vater würde so nicht handeln. Was unser himmlischer Vater tun würde, was unser großer Bruder einfach sagen würde, wäre: Steh auf, du bist geheilt, ich setze dich frei. Weil er weiß, dass er das tun kann. Er sagt es und es geschieht. Aus irgendeinem Grund glauben wir, dass Jesus nicht nach seinen eigenen Worten gelebt hat. Wie, denkt ihr, ist der Feigenbaum vertrocknet? Es geschah, weil er glaubte, dass er bekommen würde, was immer er sagte. Er musste es ebenfalls glauben. Es ist nicht so, dass er nicht glauben musste. Lasst uns Folgendes schnell klären. Es ist der Glaube, der Gott gefällt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dass wir im Glauben handeln dürfen, ist keine Bürde, sondern ein Privileg. Ich habe einfach nicht genug Glauben. Damit hast du gerade gesagt, ich weiß nicht, ob Gott vertrauenswürdig ist. Wenn du sagst, ich habe nicht genug Glauben oder ich weiß nicht, ob ich genug habe, dann bist du nicht demütig, sondern hochmütig. Du bist respektlos. Denn du sagst damit, Gott, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann, dass du dein Wort hältst. Du bist für mich nicht vertrauenswürdig. Glaube ist ein Angebot Gottes. Du denkst vielleicht, warum müssen wir glauben? Warum tut er es nicht einfach selbst? Weil es ein Vorrecht ist, Gott einfach zu vertrauen. Ein Privileg. Es ist das Angebot, an seiner göttlichen Natur teilzuhaben und in unseren Herzen zu glauben, dass geschehen wird, was wir ausgesprochen haben. Warum? Weil er es gesagt hat. Glaube ist nicht schwer. Wenn du dich anstrengen musst, ist das kein Glaube. Viele denken, dass Glauben schwer ist, weil sie sich dabei anstrengen und verkrampfen. Aber Glaube ist kein Kampf. Glaube ist, wenn du zur Ruhe kommst. Du entscheidest, Gott hat gesagt, dass ich durch seine Striemen geheilt bin. O Gott sei Dank, das nimmt die Last des Geheiltwerdens von mir. Versteht ihr? Wir machen es zu etwas Schwerem. Wir müssen kämpfen. Wir müssen dies tun und wir müssen jenes tun. Nein, du liest den Vers, durch seine Striemen seid ihr geheilt und sagst, hier steht's. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ich muss nicht mehr darum kämpfen. Es ist erledigt. Es ist getan. So ist es, wenn du mit Gott lebst, wenn du ihn kennst. Jesus fragte sich nie, ob er genug Glauben habe. Jemand sagte zu ihm, Herr, wenn du kannst. Jesus war entrüstet. Wenn ich kann, machst du Witze. Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Und es geschah. Er war jemand, der glaubte. Jesus selbst glaubte. Deswegen sind wir so wie er. Denn wir glauben, so wie er. Und wir wandeln genauso im Glauben, wie Jesus es tat. Glauben sollte die einfachste Sache der Welt sein. Woher weiß ich das? Weil er sagte, dass Kinder es können. Er sagte, werdet wie die Kinder, wenn ihr ins Reich der Himmel wollt. Wenn du zu deinen Kindern sagst, morgen fahren wir nach Disneyland, dann gehen sie los und bereiten alles vor. Sie legen sich schon die Sachen raus und können die ganze Nacht nicht schlafen. Sie malen sich den ganzen Tag schon aus. Zuerst fahren wir mit der Achterbahn und dann machen wir dies und dann machen wir das. Du musst in ihr Zimmer gehen und sie zur Ruhe bringen. Du musst sagen, es wird nicht morgen, wenn ihr nicht schlaft. Stimmt's? Wenn du sagst, dass ihr fahren werdet, dann ist alles klar für sie. Sie glauben dir. Es ist erledigt. Sie brauchen keinen Beweis. Sie sagen nicht, zeig uns erst die Tickets. Das tun sie nicht. Sie glauben dir. Jesus sagte, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Denn sie glauben dem, was man ihnen sagt. Sie laufen los und sagen jedem, morgen gehen wir ins Disneyland. Und dann erzählen sie, was sie alles machen wollen. Und wenn es um Gott geht, der unser himmlischer Vater ist, dann glauben wir, zu Theologen werden zu müssen. Wir müssen Griechisch lernen, Hebräisch lernen, Zeiten, Syntax, Lehrsätze, all das Zeug. Eine sonderbare Idee, denn die Jünger Jesu konnten vielleicht kaum lesen oder schreiben. Die meisten kannten das Alte Testament eher aus dem Gedächtnis, denn die Schriftrollen lagen in der Synagoge. Das war, als die Scrolls in der Synagoge waren und sie das Zeug memorisierten. Aber wir sollten uns daran erinnern, das Evangelium soll nicht schwer sein. Es geht um eine Beziehung. Manchmal verwenden wir so viel Zeit damit, über unsere Beziehung zu Gott nachzudenken und zu theologisieren, dass wir keine Zeit mehr haben, um sie mit ihm zu verbringen. Zugegebenermaßen ist dieses Buch, die Bibel, unser einziger physischer Kontakt mit Gott. Wir haben keine andere physische Verbindung mit Gott. Das ist sie. Aber dennoch ist es ein Buch, Tinte auf Papier. Sie ist nicht deine Beziehung mit Gott. Versteht ihr? Durch dieses Buch lernst du ihn kennen. Aber auch wenn du Bücher über die Ehe liest, heißt das nicht, dass du eine gute Ehe führst. An einer Beziehung musst du auch arbeiten, nicht nur Bücher darüber lesen. Mit Gott ist es genauso. Wenn Schriftkenntnis eine gute Beziehung mit Gott garantieren würde, wären die Pharisäer und Schriftgelehrten in Jesu Achtung ganz oben gewesen. Stattdessen waren sie eher ganz unten. Weil ihnen die Schrift wichtiger war als die Beziehung zu Gott. Sie liebten das Gesetz. Und es ist immer gut, die Schrift zu lieben. Aber sie vernachlässigten die Liebe zu Gott und zu ihrem Nächsten. Und es ist, ehrlich gesagt, ziemlich einfach, religiös zu sein, wenn du dich nicht mit Leuten abgeben musst. Das lasse ich erst mal wirken. Ich will den Vers noch vor der Pause fertig lesen. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst durch Christus versöhnt hat, Vergangenheitsform, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, Vers 19, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Gott sandte Jesus und wirkte in ihm, um die Welt zurückzugewinnen, um sie wieder zu sich zu führen. Jetzt hat er uns den gleichen Dienst gegeben. Deswegen ist es unser Auftrag, die Welt von der Güte Gottes zu überzeugen, von dem, was er durch Jesus getan hat. Jesus ging zum Vater, aber er sandte seinen Geist in uns, damit wir hier vollenden, was er auf der Erde begonnen hat. Und meine Abschlussfrage ist, sieht dein Leben aus wie ein Leben, das Jesus leben würde? Würde er ebenfalls so leben, wie du jetzt lebst? Würde er deine Ziele, deine Absichten, deine Pläne teilen? Oder passt dein Leben gar nicht zu dem, wie Jesus gelebt hat, als er das letzte Mal auf dieser Erde war? Denn ich bin überzeugt, wäre er an deiner Stelle, dann würde er immer noch Gott lieben mit seinem ganzen Herzen, mit ganzem Verstand, Seele und Stärke und seinen Nächsten wie sich selbst. Das wäre sein oberstes Ziel. Nicht die Frage, wie viel kann ich haben, wie viel kann ich besitzen, wie viel Geld kann ich sammeln. Er würde eher denken, wie kann ich Gott meine Liebe zu ihm zeigen? Oder wie kann ich die Leben von Menschen berühren und ihnen Gottes Liebe zeigen? Denn das ist, was er durch uns tun möchte. Und darum geht es in diesem Seminar. Go to break. We'll come back in 10 minutes. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur oder wie manche Übersetzungen schreiben, eine brandneue Spezies, die niemals vorher existiert hat. Als Jesus gekreuzigt wurde, wurdest du mit ihm gekreuzigt. Als er auferweckt wurde, wurdest du mit ihm auferweckt. Als er gerecht gesprochen wurde, wurdest du mit ihm gerecht gesprochen. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: